ausländische Organisationen und Persönlichkeiten widmeten am 15. Februar zum Tag des leuchtenden Sterns den Genossen Kim Jong-un Blumenkörbe. Unter ihnen sind das japanische Vorbereitungskomitee und das Vorbereitungskomitee der japanischen Präfektur Gunma für Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag von Kim Il-sung und zum 75. Geburtstag von Kim Jong-il, die Volksversammlung der japanischen Präfektur Nagano zur Unterstützung der selbstständigen und friedlichen Wiedervereinigung Koreas, die japanisch-koreanische Gesellschaft für wissenschaftlichen und pädagogischen Austausch, die Volksversammlung der Präfektur Fukushima für japanisch-koreanische Freundschaft, die Verbindungsgesellschaft für japanisch-koreanische Freundschaft in Shikoku, die Gesellschaft des Volkes der Präfektur Hiroshima für japanisch-koreanische Freundschaft, das amerikanische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdosan 2017, die Juwin-Mittelschule in Jilin, China, die Familie vom gefallenen chinesischen antijapanischen Revolutionärs Zhang Weifa und der Vorsitzende des ecuadorianischen Komitees zum Gedenken an Generalismus Kim Jong-il Osvaldo Rabia Alvarado. Das afrikanische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdosan 2017 und das afrikanische Komitee für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit dem Hauptsitz in Nigeria schickten auch im gemeinsamen Namen einen Blumenkorb.